Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Leonie macht, was ihr gefällt. Sie ist niemals alleine unterwegs, hat ständig Leute um sich rum. Die Straße tänzelt sie entlang, alles um sie ist bunt. Auch wenn's für andere komisch wirkt, sie redet einfach vor sich hin. Sie feiert ihre eigene Party und keiner bringt sie davon ab. Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Leonie macht, was ihr gefällt. Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Oh, Leonie hat ne rosa Brille auf. Langeweile ist ihr ein Fremdwort. Sie weiß ständig, was zu tun. Ihren Gedanken lässt sie freien Lauf. Ihre Droge nennt sich Fantasie. Auch wenn's für andere komisch wirkt, sie redet einfach vor sich hin. Sie feiert ihre eigene Party und keiner bringt sie davon ab. Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Leonie macht, was ihr gefällt. Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Oh, Leonie hat ne rosa Brille auf. Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Leonie macht, was ihr gefällt. Leonie lebt in ihrer eigenen Welt. Oh, Leonie hat ne rosa Brille auf.